Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mama, die schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelpaar aus Marzipan. Die sieht an, er weint und spricht, solche Pferde wollt ich nicht. Mama, die schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Mama, solche Pferde wollt ich nicht. Die Zeit verging, der Knabe wünschte vom Weihnachtsmann nichts als ein Pferd. Da kam das Christkindlein geflogen und schenkte ihm, was er begehrt. Auf einem Tische stehen stolz vier Pferde aus lackiertem Holz. Die sieht an, er weint und spricht, solche Pferde wollt ich nicht. Mama, schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Mama, solche Pferde wollt ich nicht. Und es vergingen viele Jahre, und aus dem Knaben ward ein Mann. Da eines Tages vor dem Tore, da hielt ein herrliches Gespann. Vor einer Prunkkalesche standen vier Pferde reich geschmückt und schön. Die holten ihm sein liebes Mütterlein, da fiel ihm seine Jugend ein. Mama, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Mama, die